Weisheitslehrer dieser Knaben sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. Wo Tätigkeit thronet und Müßiggang weicht, erhält eine Herrschaft das Laster nicht leicht. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Weisheitstempel nicht. Er herrscht im Weisheitstempel hier. So ist denn alles Heuchelei. Willst du schon wieder gehen? Ja, ich will gehen, froh und frei, ich euren Tempel sehen. Täuschet ein Betrug. Sagastro wohnet hier, das ist mir schon genug. Wenn du dein Leben liebst, so rede, bleibe da. Sagastro hassest du. Ich hasse dich, ja. So gib mir deine Gründe an. Er ist ein Unmensch, ein Tyrann. Ist das, was du gesagt, erwiesen? Durch ein unglückliches Weib bewiesen, das Gram und Jammer niederdrückt. Ein Weib hat also dich berügt. Ein Weib tut wenig, plaudert viel, du Jüngling glaubst dem Zungenspiel. O legt doch Sarastro dir die Absicht